Ich möchte aber natürlich schon Fan schon bei mir bin und wenn ich den Experten bei mir habe, dann würde ich ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man Energiespeicher aus dem Elektrofahrzeug nach deren Gebrauch im Fahrzeug sinnvoll einsetzen? Welche Ideen haben Sie da während Ihrer Projektzeit entwickelt? Die ersten Ideen, die wir auch weiterhin verfolgen, ist die Anwendung im stationären Bereich, was einfach nicht so energetische geht, ist der energetische Relevant. Sprich, ist das Thema, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, die Speicherung von Photovoltaikstrom und dann aber auch eben in der Nacht den Haushalt zu versorgen, bis hin zu Anwendungen, die eben im Bereich Logistik sind, Konditionierer, bis hin zu Lagerstapler, das sind Anwendungen, die man so stellen könnte, bis hin zu eventuellen Scootern, das ist die Hauptansatzpunkte. Und wie sieht das denn aus? Nehmen wir mal an, ich habe auf meinem Dach, auf meinem Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage. Was müsste ich dann tun? Wie könnte ich dann an solche Energiespeicher herankommen? Wer wäre dann mein Ansprechpartner? Die Frage des Ansprechpartners ist natürlich noch zu